Hallo, wir sind's. Und was soll ich sagen? Ich als Podcast-Hörer höre doch auch gern Podcasts. Aber nicht irgendwelche Podcasts. Nein, wenn, dann möchte ich schon die guten. Die mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Da lernt man noch was dabei. Und heute von und mit Dominik. Bescheidenheit ist eine Zier, besser lebst du ohne ihr. So, das fällt mir beim Intro ein. Die Marit findet unseren Podcast grandios und sie behauptet, dass jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, ist ihr Tag gerettet. Oh, sehr schön. Ist das nicht schön? Ja, das sind wir schon zu zweit, Marit. Ja. Ich wünschte, ich hätte sowas in meinem Leben. Ich kann das aber total nachvollziehen, weil auch bei anderen Podcasts, die ich total lieb gewonnen habe und die wechseln auch von Zeit zu Zeit, kenne ich das total, dass man sich so denkt, oh, eine neue Folge, oh, wie schön. Auf dem Weg zur Arbeit höre ich dann XY. Der neue Podcast. Es gibt eine Band, die heißt The XX. Aha. Aber The XXY habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich glaube, es gibt sogar eine Band, die heißt The. Na, stimmt. Die Marit hat eine schöne Folge vorbereitet, aber ich muss einen der Hinweise umstellen, weil sonst habt ihr sofort. Ah. Und Jürgen, du musst mal hier den Streak vom Kollegen Weißmann unterbrechen. Ich vertraue auf dich. Ich bitte darum. Ja. Boah, ob das nicht falsch aufgebautes Vertrauen ist. Schauen wir mal. Ich wurde am 3. Januar 1892 in Bloemfontein, keine Ahnung, spricht man niederländisch aus, im damaligen Oranje-Freistaat geboren, zog aber später mit meiner Mutter nach England. Mhm. Bloemfontein, das habe ich aber schon mal gehört. Nein, aber ich will es nicht erraten, ich will es nicht erraten. Rudi Carrell. Ich habe deutsche Vorfahren, dies erkennt man auch an meinem Nachnamen, der sich von einem deutschen Wort ableiten soll. Rudi Schmidt. Jetzt war es lächerlich. Ja, du setzt mich so unter Druck. Es tut mir leid. Nach dem Tod meiner Mutter im Jahr 1904 kamen mein Bruder und ich in die Obhut eines mit mir befreundeten Priesters. Als dieser von meinem Interesse an Edith Brath, meiner späteren Ehefrau, erfuhr, verbot er mir bis zum 21. Geburtstag jeglichen Kontakt mit ihr. Wow, aber dass es dann doch geklappt hat, schön. Naja, früher hatte man noch Geduld, so. Nein. Nein? Naja, mal ganz ehrlich, wie viele Ehen sind dann halt geschlossen worden, weil schon Dinge Realitäten waren? Ja, aber jetzt überleg mal, wie viel Geduld Menschen heute haben. So ungefähr 3 Sekunden. Und zack, zur nächsten Kapitelmarke. Genau. Können wir endlich lösen. Oh, komm, ist das eine Notification auf meinem Handy? Oh. Ich habe noch was anderes zu tun. Geht's jetzt endlich weiter? Ich übersetze das Buch Jona für die 1966 erschienene englischsprachige Ausgabe der Jerusalemer Bibel, die wichtigste internationale evangelisch-katholische Bibeledition der Gegenwart. Ich wusste gar nicht, dass es eine evangelisch-katholische Bibeledition gibt. Das klingt wie Kommunisten-Nazi, evangelisch-katholisch. Oh, wow. Das waren so viele Wörter, ich verstehe den Sinn gar nicht mehr. Ökumene. Bibel übersetzt, das Buch. Also Übersetzung, schreibende Zunft, das merke ich mir mal. Ja. Also, er oder sie hat auf jeden Fall was geschrieben. Er oder sie, jetzt willst du uns aber hier in die Irre führen, oder? ich möchte nicht. Zu Beginn fanden meine Werke keinen großen Anklang und wurden oft als Schwachsinn oder Kinderkram abgestempelt. Oh, ich wollte gerade sagen, meine Werke fanden erstmal nicht viel Anklang. Das trifft wahrscheinlich über so gut wie jeden Schriftsteller zu. Aber Kinderkram war außer denen, die am Anfang schon gleich erfolgreich waren. Naja, genau. Welche sind es denn? Oder denen, die nie erfolgreich waren. Ja, genau. Aber zwei Sachen möchte ich da reinwerfen. A. Erstens, die Lösung ist. Es gibt doch immer diesen Spruch, selbst Eric Clapton hatte seinen ersten Tag auf der Gitarre. Also so, will sagen, jemand, wo du sagst heute, oh, brillant, hat auch mal beschissen angefangen, egal was. Ja, am Anfang hat der Philipp nämlich nie irgendwas erraten bei A. Und dann? Und jetzt errätst du alles. Chirp, chirp. So, Jürgen? Jürgen, mach dich bitte bereit zum Lösen, okay? Nein, bau nicht so einen Druck auf. Das ist schon so spät. Da kann ich sowas, ich kann mit sowas nicht umgehen. Okay, wir nehmen ab sofort um 7 Uhr morgens auf. Ich nehme noch. Weit, das sind Drohungen. So. Mein wohl bekanntestes Werk wird fälschlicherweise oft als Trilogie bezeichnet. Eigentlich wurde es nur unterteilt, da nach dem Zweiten Weltkrieg in England eine exorbitante Papierkrise herrschte, das Buch aber erschwinglich bleiben sollte. Ah, das ist eine geile Sache. Das ist gut. Douglas Adams hatten wir übrigens schon. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die Trilogie, die mir einfällt, die keine Trilogie ist. Es gibt noch Herr der Ringe. Herr der Ringe wurde von Tolkien in mehreren Teilen aufgegeben. Ja, ja, stimmt, ja. Die aber halt ein Buch sind, aber das Tolkien passt nicht. Doch, wieso? Kommt der nicht aus Ding sogar? Aber hat der einen deutschen Namen? Nö. Dass das irgendwie auf Deutsch, irgendwie Mittelhochdeutsch oder irgendwas zurückzuführen ist, könnte ich mir sofort vorstellen. Also ich möchte Tolkien einloggen. Ja? Glaubst du, dass Tolkien von dem deutschen Wort Tollkühn abstimmen könnte? Ding, ding, ding, ding, ding. Sehr gut. Also ich muss euch beiden aber den Punkt geben, ihr seid ja relativ gleichzeitig drauf gekommen. Ja, sehr das gut. Ist tatsächlich J.R.R. Tolkien. Tolkien. Ich wusste ja tatsächlich nicht, dass der aus den Niederlanden kommt. Tja. Spannend. Doch. Der dritte Hinweis wäre gewesen, und der hätte der Philipp garantiert gewusst, und deswegen habe ich das jetzt aufgespart. Ich war Professor für die englische Sprache in Oxford, bin aber in vielen anderen Sprachen bewandert. Dazu zählen Latein, Griechisch, Französisch, Mittelenglisch, Gotisch, Russisch, Deutsch und diverse eigene Erfundene. Aber das hätte mir dann sogar weitergeholfen, weil da hätte ich dann nicht mehr an Holland gedacht. Ja, vor allem die eigenen Erfundenen. Das ist es, was es rausgerissen hätte. Dass der halt so ein Sprachgenie war, ja, das wusste ich. Hinweis Nummer 4 ist auch tatsächlich, glaube ich, was wo ihr als Gucker der Filme hättet drauf kommen können. Ein Tarantelbiss in meiner Kindheit ist vermutlich der Grund dafür, dass in meinen Geschichten wiederholt giftige Riesenspinnen auftreten. Ja gut, aber ich sag mal, das Motiv von der giftigen Spinne ist, finde ich, was ja sich durch ganz viel Fantasy-Literatur durchzieht. Auch Harry Potter gibt Spinnen, sag mir mal ein Blaubeer. Oh ja, aber sag mir mal irgendwo so ein wie heißt denn das? So Niederfantasie? Wie heißt denn das? Es gibt doch sozusagen so dieses, High Fantasy. Ja genau, was ist denn das Gegenstück dazu? Ist das Low Fantasy? Halt wenn du sagst so, naja, Klischee, Orks, Oger und Trolle, und da kommen auch immer Spinnen vor. Ja, so wie Pulp Fiction, nur für Fantasy. Was? Ja, Pulp. Nein, Pulp. Ach Pulp so. Ist ja quasi Pulp, ist ja Schund. Genau, genau, so Schundromane. Das ist ja nur, der Film heißt ja halt auch so, aber das heißt, ist ja der Begriff für so Schund. Genau, genau. Nennen wir es doch Groschen Fantasy. Groschen Fantasy. Groschen. Ich sprach mich deutlichst superlativ gegen eine Disney-Version meiner Werke aus. Finde ich gut. Wem gehören denn die Rechte? Weiß ich nicht. Kann ich glaube, seinen Nachfolgern. Nö, ich glaube, dass das im Tolkien-Fund ist wahrscheinlich der Sasha Dode, sonst sieht man ja nicht. Ja, aber wer ist denn der Filmproduzent? Das weiß ich jetzt nicht aus. New Line Cinema? Glaube ich. Keine Ahnung. Es gab ja mal diese Zeichentrick-Variante in den 80er Jahren. Ist ja nicht so beliebt gewesen, irgendwie. Ich habe die irgendwie auch mal als Kind irgendwo angefangen anzuschauen und es war so, was soll das? Es ist komisch animiert und es hat außerdem so, die reden alle nur und dann sind es so wirr-psychedelische Hintergründe. Das ist irgendwie ziemlich Hippie getrieben. Ja, ich meine, da war ich auch einfach viel zu jung. Das habe ich irgendwie von meinem Cousin, der damals erzählt hat und es muss sehr viel Eindruck gemacht haben, auch auf andere Leute, dass er Herr der Ringe komplett gelesen hatte. Okay. Unter das kenne ich sehr viele Leute, die das getan haben, auch noch vor den Verfilmungen. Das also die selbst ich gelesen unterdessen. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, die Rechte liegen bei Tolkien Enterprises, was wiederum eine Division von Soul Sands Company ist. Also keine Ahnung, noch nie gehört. Kein schöner Familientrust. Ich glaube nicht. Und die Buchrechte liegen bei einem Verlag, der heißt HarperCollins, also auch da. Aber HarperCollins ist tatsächlich ein großer Verlag. Ja. Wahrscheinlich, weil sie den Herr der Ringe rausgebracht haben. Vermutlich. Ja, nee, okay. Warner Brothers hat sich halt in die Rechte gesichert. Hier steht's noch. Aber stell dir jetzt mal vor, jetzt, na gut, Disney würde Warner Brothers aufkaufen. Also sozusagen, dass es im Nachhinein noch einfließt. Ja, ist ja jetzt auch schon durch. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ne, ich habe als Heranwachsender habe ich das Buch geliebt. Ich habe das bestimmt, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal gelesen zwischen dem Alter von 13 und 20. Und ich war echt enttäuscht von den Filmen. Also die haben mir echt nicht gefallen. Aber das ist halt immer, wenn man so ein Buch heiß und innig liebt, wie soll da ein Film mithalten können? Ja, es geht wahrscheinlich gar nicht anders. Aber das war schon, ich habe geweint innerlich. Wow. Also die Filme waren tatsächlich ein Highlight für mich. Ja? Ja. Hast du das Buch gelesen gehabt? Ich habe die Bücher gelesen, nachdem ich den ersten Film gesehen habe. Also so ein typischer Fall von, da waren dann die Gesichter schon in meinem Kopf. Ja, aber ich meine, gerade bei einer Welt wie der von Tolkien ist halt, die ist halt so ausgefeilt und so ausgearbeitet, ne? Und das kannst du auch in einem 3x3-Stunden-Film nicht, das kriegst du nicht rüber. So, das funktioniert einfach nicht. Ich wollte gerade fragen, aber wie findest du denn die Stringenz in den Büchern? Denn viele Leute, die ich kenne, sagen, Herr der Ringe liest sich sehr zäh, weil er so unglaublich ausfranzend ist. Dagegen der kleine Hobbit liest sich super weg. Also ich verstehe den Vorwurf, ich kann den vielleicht auch ein Stück weit akzeptieren, aber das ist zum Beispiel ein Problem, dass ich viel stärker mit sowas wie die 13,5 Leben des Captain Blaubeer habe. Captain Blaubeer wieder gebasht, das ist so typisch. Ja. Aber ja, da muss ich auch gestehen, der verfranzt sich halt. Aber da muss ich gestehen, da liebe ich ja gerade diese Verfranzungen. Ja, aber das alles Geschmackssache ja auch. Das kann man natürlich über den Tolkien auch sagen, so, ne? Also ich finde halt, was mich damals, ich würde heute für mich auch nicht mehr funktionieren wahrscheinlich, weil ich die Zeit nicht aufbringen mag, aber was ich als Jugendliche daran geliebt habe, war, dass das halt total durchdacht und hieb- und stichfest so war in allen Belangen. Also da gab es Vorgeschichten, die haben funktioniert, egal ob du jetzt von den Hobbits aus irgendwie in die Vergangenheit gegangen bist oder von den Elben aus, das hat irgendwie alles zusammengepasst, ja? Du hattest nicht das Gefühl, dass es irgendwie zusammengeschustert und nur so oberflächlich begründet, sondern du hast das Gefühl, der hat sich wirklich einmal diese Welt vom Anbeginn der Zeit durchdacht. Also hinter allem steckt ein Plan sozusagen. Ja, das stimmt sicherlich auch nicht, aber so diesen Eindruck hat er halt vermittelt und das war das, was mich eigentlich da so gepackt hat. Das klingt super. Schön. Schön, dass der das Buch wenigstens einen Fan auf der Welt hatte. Gut, ne? Der 10. und letzte Hinweis: Meine Bücher zählen zu den erfolgreichsten Büchern des 20. Jahrhunderts. Sie sind ebenso wie ihre Verfilmungen der Inbegriff der modernen Fantasy-Literatur. Mein Name ist Ronald Reuel, keine Ahnung, Tolkien. Die Filme sind der Inbegriff moderner Fantasy-Literatur. Das muss ich mir auch nochmal. Nein, sie sind ebenso wie ihre Verfilmungen. Das der Inbegriff? Ist ein falscher Satz. Moderner Fantasy-Literatur. Ja, also, Marit, hast du super gemacht. Aber den letzten Satz, da hat der Jürgen leider recht, das stimmt. Den, nicht so den hat Dominik falsch vorgelesen, ich bin sicher. Ja, ist es mein Fehler, wie immer ist es alles mein Fehler. Nein, Spaß beiseite, es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, schön. Und ich fand es auch schon, wie ihr gleichzeitig draufgekommen seid. Danke, Marit. Danke, Dr. Sum. Marit. Und es tut mir leid, dass die anderen jetzt das so besudeln. Ja. Wieso besudeln? War doch schön. Das erkläre ich dir hinterher. Na gut. Nach 23 Uhr. Na dann, ich fand's schön. Tschüss. Tschüss.